1917. Der Krieg geht weiter. Doch überall machen sich Zeichen der Erschöpfung bemerkbar. Frankreich. Meuterei in 16 Armeekorps. Deutschland. Auswirkungen der Blockade an der Heimatfront. Absplitterung der unabhängigen sozialdemokratischen Partei von der SPD. Streiks. Demonstrationen in den besetzten Gebieten. Österreich-Ungarn. Drohende Hungerkatastrophe. Ungarn hält mit Getreidelieferungen an Österreich zurück. Arbeitsniederlegungen großen Umfangs. Russland. Februarrevolution. Julirevolution. Oktoberrevolution. Ende des Zarismus. Machtübernahme der Bolschewisten. Nur in England und in den USA, die erst Anfang 1917 in den Krieg eintreten, bestehen keine akuten Schwierigkeiten. Die Friedenssehnsucht wächst jedoch auf der ganzen Welt. So kommt es zu mehreren Versuchen der internationalen Diplomatie, einen Weg aus dem Krieg zu finden. Dezember 1916. Friedensangebot der Mittelmächte, doch ohne Angabe von Bedingungen. Dezember 1916. Präsident Wilson ersucht die kriegsführenden Mächte um Bekanntgabe ihrer Bedingungen. Januar 1917. Vorschlag im Senat. Frieden ohne Sieg. Frühjahr 1917. Kaiser Karl von Österreich strebt einen Sonderfrieden mit den Alliierten an. Direkte Fühler nach Paris. Friedensresolution der Mehrheitsparteien im Reichstag. SPD, Zentrum, Volkspartei. Keine Annexionen, politische Lösung, Verständigung mit dem Feind. August 1917. Friedensnote des Papstes. Januar 1918. Wilsons 14 Punkte, die eine Fortentwicklung der Frieden-ohne-Sieg-Maxime vom vorigen Jahr darstellen. Den Friedensinitiativen ist aber kein Erfolg beschieden. Noch bestehen zu viele Hoffnungen, diesseits wie jenseits der Front. Die Militärs, die nur zu siegen oder unterzugehen wissen, haben die Oberhand. Aber keiner siegt, keiner unterliegt. Und also gibt es auch keinen Frieden. Man rafft sich vielmehr überall zu einer letzten Anstrengung auf. Das wird deutlich an den dramatischen Personenwechseln, die in diesen Monaten vorgenommen werden. Eine Welle von Rücktritten und Neuernennungen geht über die obersten Führungsränge. Es kommen die Männer an die Spitze, die den Krieg beenden werden, als Sieger und als Verlierer. England, Ende 16. Rücktritt von Asquith. Lloyd George übernimmt die Führung der Nation. Deutschlands oberste Heeresleitung. Abberufung Falkenhayns. Hindenburg-Ludendorff übernehmen das Oberkommando über die Streitkräfte. Im letzten Kriegsjahr reicht ihr Einfluss weit über das Militärische hinaus. Sie haben auch in politisch-diplomatischen Fragen das letzte Wort. Reichskanzler von Bethmann-Hollweg, von den Siegfriedlern und den Verständigungsbereiten im Reichstag gleich stark bedrängt, muss unter dem Druck der OHL zurücktreten. Nach dem kurzen Zwischenspiel des Beamten Michaelis übernimmt der bayerische Ministerpräsident Graf Hertling das Kanzleramt. Neuer Staatssekretär des Äußeren, Richard von Kühlmann. Frankreich. Generalissimus Joffre wird von dem unglücklich operierenden General Nivelle abgelöst, der seinerseits bald dem Paar Pétain-Foch das Kommando übergeben muss. Wechsel auch in der Politik. November 17. Nach zahlreichen schwachen Regierungen wird Clemenceau Ministerpräsident. Sein Programm lautet: Ich führe Krieg. Krieg vor Paris, Krieg in Paris, Krieg hinter Paris. Österreich. Der Oberstkommandierende Konrad von Hötzendorf wird entlassen. Russland, März 1917. Zar Nikolaus dankt ab. Provisorische Regierungen Fürst Wlow-Kerensky. Sieg Lenins. Aus diesem Panorama der Ereignisse heben sich zwei entscheidende Vorgänge hervor, die dem Krieg neue Impulse und dem Gang der Weltgeschichte eine neue Wendung geben. Der Kriegseintritt Amerikas, durch den die Alliierten neuen Mut schöpften, und das Ausscheiden Russlands, das die Mittelmächte mit Siegeszuversicht erfüllte. Mit diesen beiden Ereignissen wird die bisher noch im Wesentlichen innereuropäische Auseinandersetzung erst ein Weltkrieg. Der Schauplatz der Politik wird weltweit. Die USA treten aus der Isolation heraus, nehmen an der Weltpolitik teil und werden fast wider Willen in die Rolle der westlichen Führungsmacht gedrängt. Russland wiederum tritt durch die Revolution aus dem europäischen Staatensystem, dem es zwei Jahrhunderte lang angehörte, heraus und wird Vormacht der kommunistischen Weltbewegung. Beide Mächte, das siegreiche Amerika und das unterliegende Russland, beziehen mitten in diesem Krieg schon die Positionen für den Kampf von morgen, für den Kampf um die Seele und Anhängerschaft derer, die als Unterdrückte bezeichnet werden, deren Nachfolgestaaten, der jungen Völker, der Farbigen in den Kolonien, der hungernden Massen. Sowohl die USA wie die Sowjetunion präsentieren sich als Vorkämpfer der Schwachen und treten damit zugleich als Gegner bzw. Erben der Führungsmächte von gestern auf. Die USA halfen zwar den westlichen Groß- und Kolonialmächten, England und Frankreich, aber sie verweisen sie zugleich auf die hinteren Ränge der Weltbühne. Genau wie die Sowjets geben sich die Amerikaner antikolonialistisch und antiimperialistisch. Genau wie sie verfechten sie eine neue, offene Diplomatie. Genau wie sie propagieren sie das revolutionäre Selbstbestimmungsrecht. Genau wie sie wenden sie sich mit plebiszitären Appellen an die Massen. Genau wie sie verkünden sie eine internationalistische Ideologie, die sich gegen die bestehende Ordnung des Gleichgewichts souveräner Staaten richtet. Die Sowjets den totalitären Internationalismus kommunistischer Prägung, die Amerikaner die internationale Demokratie. Es ist ein unheimliches historisches Zusammentreffen. Fast zur gleichen Stunde stoßen die Repräsentanten der zwei großen Flügelmächte, zwei große Massenführer, die sich als Friedensfürsten und Völkerheilande vorkommen und vorstellen, nach Europa hinein. Prophezeien das Ende der 2000-jährigen europäischen Vorherrschaft und die Heraufkunft eines neuen Zeitalters, des kommunistischen Paradieses oder der von Amerika garantierten Friedenswelt des Völkerbundes. Diese welthistorische Perspektive gilt es im Auge zu behalten, wenn im Folgenden das Thema, wie Russland ausschied, genauer dargestellt wird. Rekapitulieren wir kurz die Ereignisse. Der deutsche Kriegsplan, der Schlieffenplan, sah vor: Blitzsieg im Westen. Die Ostfront wird währenddessen nur durch einen dünnen Kräfteschleier gedeckt, weil dort ein schneller Sieg wegen der Tiefe des Raumes und der unerschöpflichen Massen nicht zu erwarten steht. Man vertraut darauf, dass der Gegner infolge seines unzureichenden Eisenbahnnetzes erst nach 6 Wochen zu einer begrenzten, erst nach 6 Monaten zu einer vollen Offensive wird antreten können. Nach dem Sieg im Westen sollen dann die deutschen Truppen unter Ausnutzung des Eisenbahnvorteils nach Osten geworfen werden. Dieser Plan misslingt. Im Westen wurde zwar gesiegt, aber der Gegner nicht besiegt. Im Osten wiederum griffen die Russen unerwartet früh an, erfuhren aber vernichtende Niederlagen bei Tannenberg und in den Masuren. Die deutschen Truppen und die deutsche Truppenführung zeigten sich auf der ganzen Linie überlegen. Als den Russen unterlegen erwiesen sich hingegen die Österreicher, die den nach Galizien vordrängenden gegnerischen Truppen nur unzureichend Widerstand zu leisten vermochten. Die Militärhistoriker berichten: Im Winter 1914-15 stoßen die Russen über die Karpaten und bedrohen die ungarische Tiefebene. Die Deutschen müssen Verstärkungen schicken. Es gelingt ihnen, die Angreifer aufzuhalten, aber sie werden nun ihrerseits zu einem Angriff weit in den russischen Raum hereingezogen. Die Russen erleiden ungeheure Verluste, von denen sie sich nie wieder erholen werden. Während des ganzen Krieges vermögen sie nicht mehr, deutschen Boden zu erreichen. Vernichtet sind die russischen Armeen aber nicht. Der Krieg geht weiter. Im Sommer 1915 werden die Österreicher, denen inzwischen auch Italien den Krieg erklärt hat, wieder hart bedrängt. Schließlich aber kommt die Front zum Stehen, auf einer Linie, die etwa von Riga bis zur rumänischen Grenze führt. Die Deutschen hatten also große Erfolge, aber nicht den entscheidenden Sieg. Noch schlimmer: Nach dem frühen Scheitern des ersten Kriegsplans hatten sie überhaupt keinen Plan mehr, eine alles übergreifende politisch-strategische Gesamtkonzeption, wie zum Beispiel die Europa-First-Strategie der Westmächte im Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Heeresleitung war sich nicht darüber im Klaren, wo sie die Entscheidung zu suchen hatte. Es war ja nicht klar, wo der Schwerpunkt der Auseinandersetzung lag. Es war ja nicht einmal klar, wie im Osten zu verfahren sei. Hier stießen zwei Schulen aufeinander. Falkenhayn, der Chef des Generalstabs, der innerlich weiter am Schlieffenplan hing, wollte im Westen siegen und stellte für den Osten nur in beschränktem Maß Truppen bereit. Das Kommando Oberost, Generalfeldmarschall von Hindenburg und General Ludendorff, wollten einen entscheidenden Schlag führen, um rechtzeitig aus dem Zwei-Fronten-Dilemma herauszukommen und später alle Kräfte gegen den Westen einsetzen zu können. Hindenburg-Ludendorff empfehlen der OHL einen groß angelegten Umfassungsangriff, durch den sie die Hauptmasse des russischen Heeres vernichten wollen. Sie kalkulieren, dass es möglich ist, Russland damit zur Kapitulation zu zwingen. Falkenhayn aber bestand auf einer sparsameren und vorsichtigeren Strategie und befahl, die Russen frontal zurückzudrängen, in der Hoffnung, dass sie dabei ihre Kräfte aufreiben würden. Es rivalisierten also zwei Auffassungen: die der vorgesetzten und die der nachgeordneten Instanz, die der obersten Heeresleitung und die des Oberkommandos Ost. Die beiden Befehlshaber beurteilten die strategische Lage zwangsläufig aus verschiedenen Perspektiven und zogen daraus verschiedene Konsequenzen. Welcher Doktrin immer der Vorzug gebührte, Falkenhayn setzte seinen Willen durch. Das Ergebnis: Auch im Osten wird also gesiegt, der Gegner wird aber nicht besiegt. Der Feldzug geht weiter. Die Militärhistoriker berichten: Sommer 1916. Zur Entlastung Frankreichs und im Bewusstsein seiner Chancen gegen die unterlegenen Österreicher greift General Brusilov im Süden an, stößt nach Galizien vor und bis nach Ungarn hinein. In einer der größten Umfassungsschlachten des Krieges gelingt es ihm, 200.000 Österreicher gefangen zu nehmen. Während der Kämpfe gehen ganze slawische Regimenter geschlossen über. Das Ausmaß der Katastrophe ist unabsehbar. Österreich stünde vor dem Zusammenbruch, hätten nicht die deutschen Truppen des Generals Bodmer, die bei Lemberg standhielten, einen weiteren Vormarsch der Russen unmöglich gemacht. Unter dem Eindruck dieser Ereignisse, aber erst nachdem die Brusilov-Offensive zum Stehen gekommen ist, erklären die Rumänen den Mittelmächten den Krieg und greifen sofort an. Zu spät, nach dem Urteil der Militärhistoriker. Sie stoßen zwar von Süden und Osten her nach Ungarn hinein, schlagen sich tapfer und haben Erfolge, werden dann aber von den kombinierten deutsch-österreichisch-bulgarischen Streitkräften des Generals von Mackensen erst hart bedrängt, dann vernichtend geschlagen. Die Russen müssen Hilfstruppen schicken, obwohl eigentlich ihnen geholfen werden muss. Sie vermögen aber die Eroberung von Bukarest nicht zu verhindern. Die Front kommt wieder zum Stehen. Sie reicht jetzt in ziemlich gerader Linienführung von Riga bis zur Donaumündung. Eine Entscheidung ist wieder nicht erfochten. Allerdings haben sich die Russen mit der Brusilov-Offensive übernommen. In seiner russischen Geschichte schreibt Walter Kirchner: Die Russen erfochten einen Pyrrhus-Sieg. Die fürchterlichen Verluste an Menschen und Material untergruben die physische Widerstandskraft und die Moral der Truppen. So war der Verlust größer als der Gewinn. Für die kommenden Ereignisse in Russland war aber nicht nur die militärische Entwicklung von Belang. Ebenso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, war die Lage im Inneren des Landes. Russland, das war damals, 1917, noch immer das Land der Zaren und Großfürsten, der Kosaken und Kulaken, frommer Mönche und armer Bauern. Russland, das war noch immer das Land, in dem erst vor 50 Jahren die Leibeigenschaft abgeschafft worden war, in dem sich anarchistische, nihilistische, sozialistische Revolutionäre zu Geheimclubs zusammentaten, in dem die Knute herrschte und die sibirische Verbannung. Das zaristische Russland war gewiss nicht so untergangsreif, wie es die sowjetische Geschichtsschreibung behauptet. Nach der gescheiterten Revolution von 1905 wurden Reformen eingeleitet, die eine Demokratisierung zu ermöglichen schienen. Boris Souvarine schreibt: Das Regime humanisierte sich. Die Intellektuellen gewannen von Jahr zu Jahr an Einfluss. Rechtsgarantien schützten die Untertanen, die darum kämpften, Bürger zu werden. Lenin selbst ist Nutznießer dieser Fortschritte. Als er wegen staatsfeindlicher Umtriebe von der Universität relegiert wird, erhält er doch die Genehmigung, ein Examen abzulegen, danach die Zulassung zur Advokatur. Als er schließlich neuer Aktionen wegen nach Sibirien verbannt wird, darf er sich in ein Privathaus einquartieren und seine Braut Krupskaja mitnehmen, darf Besucher, Gesinnungsgenossen der Revolution empfangen, Pakete bekommen, Bücher lesen und schreiben. Ein liberaler Wind wehte durchs Land, die Erziehung machte Fortschritte, die Volkshochschulen waren Magnetpunkte für den Aufbruch der Massen. Diese Chancen zu einer Reformierung aber gingen im Krieg verloren. Die alte Kluft zwischen oben und unten brach wieder auf, als das Elend zunahm und die Not immer größer wurde. Bereits Ende 1915 berichtet ein englischer Rotkreuz-Delegierter Sir Ian Markham: Der Ernst der sozialen Lage kann gar nicht übertrieben werden. Sie ist einfach schrecklich. Womit soll ich beginnen? Lebensmittel und Brennstoffe sind gar nicht mehr aufzutreiben. Neben der Korruption in hohen Stellen und einer scheinbaren Gleichgültigkeit in den Mittelklassen beeindruckt Sir Ian besonders das Elend der Flüchtlinge. Reihenweise liegen sie dort, ausgemergelte Gestalten, verroht durch ihre erniedrigende Umgebung, durch Krankheit zermürbt, zusammengepfercht wie die Ferkel in einem erstickend engen Stall. Weder die Polizei noch sonst jemand sorgt für Ordnung. Töchter werden Nacht für Nacht vor den Augen ihrer Mütter geschändet. Die Kinder sind nackt und hungrig. Und auf den Straßen schlafen noch einmal so viele wie in diesen Baracken. Die Oper und das Ballett spielen jeden Abend. Gestern kam ein Befehl heraus, dass Restaurants um 11 Uhr gesperrt werden. Das Geschrei der feinen Leute war herzzerreißend. Der Zar und der Hof haben nicht einen einzigen Freund. Warum? Am Hof herrscht Rasputin, ein priesterlicher Satyr, mit hypnotischen Kräften begabt. Die Zarin steht voll unter seinem Einfluss, der Zar unter ihrem. Lloyd George urteilt in seinen Memoiren: Rasputin zerstörte jene abgöttische Verehrung, die die Person und den Thron des Zaren umgab und für die Erhaltung der Monarchie unentbehrlich war. Die Revolverkugel, die ihn tödlich traf, durchbohrte dann auch das Herz des Zarismus. Abschließend kommt Lloyd George zu dem Ergebnis: Rasputin und die Seinen waren die wirklichen Propagandisten der Revolution, nicht Lenin. Lenin hat die Ereignisse ausgenützt, Rasputin hat sie verursacht. Im Volk hört man von den Ereignissen bei Hofe und Abscheu breitet sich aus. Der Krieg fordert täglich schwerere Opfer, verursacht immer schlimmere Leiden. Selbst die geduldigen, leidensgewohnten Russen glauben nun oft, dass sie nicht mehr ertragen können, was ihnen zugemutet wird. Die Kriegsmüdigkeit wächst. Im Oktober 1916 streiken die Arbeiter in den Rüstungswerken Putilow. Sie rufen: Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Gewaltherrschaft. Kerensky, der bald den Krieg als neuer Ministerpräsident weiterzuführen versuchen wird, ruft in einer Massenversammlung aus: Russland ist zurzeit ein Chaos. Wenn man uns sagt, dass der Feind sich erschöpft, so ist es unsere Pflicht zu sagen, dass auch wir uns erschöpfen. Unser Volk will von Eroberungen nichts wissen. Als einige Politiker gegen diese defätistischen Parolen protestieren, fährt Kerensky fort: Ihr wollt die Wahrheit nicht hören. Das ist euer und Russlands Unglück. Formulieren wir vernünftige Vorschläge, schließen wir Frieden mit Deutschland. Schluss mit dem Krieg, wir wollen Frieden. So ist die Stimmung im weiten Russischen Reich. Im Dezember 1916 erhält Lenin, der sich noch in seinem Schweizer Exil aufhält, einen Bericht aus Petersburg, in dem es heißt: In der Stimmung der Arbeiterschaft und breiter Schichten der Bevölkerung ist das Fehlen jedes patriotischen Gefühls festzustellen. Die Parole Krieg bis zum Sieg ist nur noch als Kampfparole der Kriegsindustrie übrig geblieben. Die Arbeiter und Arbeiterinnen, die Soldaten und kleinen Bürger sprechen offen ihre Unzufriedenheit über die Fortsetzung des Gemetzels aus. Überall hört man die Frage, wann wird das alles ein Ende nehmen? Die Lebensmittelversorgung hat einen katastrophalen Charakter angenommen. Im September und Oktober gab es bereits Tage, an denen in Arbeitervierteln kein Brot vorhanden war. George Kennan, der ehemalige amerikanische Russlandbotschafter und Russlandkenner, resümiert: Bei dieser Lage der Dinge war es unvermeidlich, dass Russland 1917 aus dem Krieg ausschied. Aber es war nicht unvermeidlich, dass dies unter der Herrschaft der Bolschewisten geschah. Kennan schreibt der ungeschickten Politik der Entente einen Teil der Schuld zu. Doch es ist müßig, über das Was-wäre-wenn nachzudenken. Tatsache ist, die Bolschewisten siegten. Der Chronist zählt den Gang der Ereignisse auf: Ende 1916, Anfang 1917. Liberale Abgeordnete der Duma sinnen auf eine Palastrevolution. Aber sie schieben das Projekt immer wieder auf, aus Angst, sie könnten die Kontrolle über die Ereignisse verlieren. So kommt es nach unserer Zeitrechnung am 8. März zur Februarrevolution. Brotstreik, Lohnstreik, Generalstreik. Das entscheidende Ereignis: die zarentreuen Kosaken fraternisieren mit den Aufständischen. Der Zar, der den Ernst der Ereignisse nicht übersieht, befiehlt, den Streik zu brechen. Die Duma telegrafiert ebenso wirklichkeitsfremd ins Hauptquartier zurück: Rettet Monarchie durch liberale Reformen. Doch die Monarchie war nicht mehr zu retten. 15. März. Die neue provisorische Regierung ringt dem Zaren die Abdankung ab. 16. April. Lenin trifft in Petersburg ein. Die OHL hat ihm die Durchreise durch Deutschland ermöglicht. Die Generale, die nur an den Krieg von heute und nicht an den Frieden von morgen denken, verfolgen mit dieser Maßnahme die schon von Kriegsanfang bekundete Absicht, im Hinterland des Feindes Revolutionen anzuzetteln. Sie sehen in Lenin ein Instrument ihrer Politik, ohne vorauszusehen, welche Kräfte er in dem benachbarten Reich in Bewegung setzen wird. Als Lenin in Russland ankommt, gibt er drei Parolen aus. Sie lauten: Frieden um jeden Preis, alle Macht den Räten, sofortige Landaufteilung. Alle drei Parolen sind gleich radikal. Sie zielen auf einen totalen Bruch mit der Vergangenheit ab. Es soll Tabula rasa gemacht werden. 1. Juli. Die provisorische Regierung lanciert eine Offensive an der Südwestfront. Die russischen Truppen werden jedoch vernichtend geschlagen. Die Militärhistoriker urteilen: Die Offensive ist mit einer Leichtfertigkeit entfesselt worden, die ihresgleichen sucht. Die Lage in der Heimat verschlimmert sich dementsprechend. Überall konstituieren sich Sowjets, das heißt Arbeiter- und Soldatenräte. Die Bauern beginnen, das Land zu enteignen. Mord, Brandstiftung und Terror herrschen weithin. Banden durchstreifen das Land. Allmähliche Auflösung des Reiches. Lenin erkennt, dass seine Stunde gekommen ist. 5. November. Während im Winterpalais über Kerenskys Forderung nach Sondervollmachten zum Kampf gegen die Bolschewisten beraten wird, erobern diese ohne Blutvergießen die wichtigsten Regierungsgebäude, Telefonamt, Telegrafenzentrale usw. 7. November. Kerensky beordert regierungstreue Truppen nach Petersburg. Sie werden aber schon vor den Toren der Stadt nach Eingreifen der Kronstädter Matrosen besiegt. Trotzki erklärt daraufhin: Wir haben gezeigt, dass wir die Macht erobern können. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir sie auch behalten können. Zu diesem Zweck gilt es vor allen Dingen, dem kriegsmüden Volk den Frieden zu geben. Lenin agitiert: Diesen Krieg fortzusetzen, um die Frage zu entscheiden, wie die starken und reichen Nationen die von ihnen annektierten schwachen Völkerschaften unter sich aufteilen sollen, hält die Sowjetregierung für das größte Verbrechen an der Menschheit. Die Völker wünschen den Frieden. Die bolschewistische Regierung fühlt sich beauftragt, ihn zu schließen. Sie glaubt auch, dass dies im gegenwärtigen Augenblick möglich ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil keine Partei siegen, keine verlieren kann. Also müssen sie verhandeln. Die Sowjetregierung lanciert darum ihren Friedensappell, den berühmten Funkspruch an alle, an Völker und Regierungen, was eigentlich bedeutet Völker gegen ihre Regierungen. In der Note an die bisherigen Alliierten heißt es unverblümt: Zum Schluss appellieren wir an die Soldaten der alliierten Länder zu handeln und keine Stunde mehr zu verlieren. Nieder mit dem Winterfeldzug, nieder mit dem Krieg. Die Prinzipien, aufgrund derer ein allgemeiner Friede geschlossen werden soll, lauten: Keine Annexionen, keine Reparationen, Selbstbestimmungsrecht für alle Nationen, einschließlich der Kolonien. Die Alliierten sind entsetzt über diese Zumutung. Sie zögern darum mit der Antwort. Sie hoffen, dass der Bolschewismus eine vorübergehende Erscheinung ist. Ihre Botschafter beschließen indessen offiziell, nur mit dem oberstkommandierenden General Duchonin zu verkehren, dem sie damit den Status einer Art Konkurrenzregierung zuerkennen. Nur der englische Botschafter ist dagegen. Die Russen können nicht mehr kämpfen. Wir dürfen sie nicht in die Arme der Deutschen treiben. Es wäre schon ein Erfolg, wenn wir sie veranlassen könnten, einen für uns nicht ungünstigen Frieden zu schließen. Aber der französische Botschafter legt sein Veto ein, denn Clemenceau hatte erklärt: Russland übt Verrat, wenn es selbstständig Frieden schließt. Ich lehne es ab, die russische Regierung ihres gegebenen Wortes zu entbinden, und wenn mich alle himmlischen Mächte darum bitten. Die Deutschen hingegen greifen das Friedensangebot begierig auf. Sie kalkulieren, nach einer österreichischen Darstellung: Ein schneller Friede im Osten erlaubt ihnen, ihre Massen nach Westen zu werfen. Sie zweifeln nicht, dass sie dann durchbrechen, Paris und Calais nehmen und England direkt bedrohen. Die Deutschen schließen also einen Waffenstillstand mit den Russen, um unverzüglich in Friedensverhandlungen einzutreten. Sie werden im Hauptquartier des deutschen Oberbefehlshabers Ost, des Prinzen Leopold von Bayern, geführt. Mitte Dezember 1917. Eine höchst sonderbare Gesellschaft trifft von den Winden des Krieges zusammengeweht in diesem russischen Winter zusammen. Menschen, die sonst schwerlich miteinander an einem Tisch zu sitzen pflegen. Die Atmosphäre ist entsprechend sonderbar. Die Teilnehmer an den Veranstaltungen dieser Wochen geben darüber ein anschauliches Bild in ihren Tagebüchern, Memoiren, Berichten. Die Anwesenden waren: Auf deutscher Seite der Staatssekretär des Äußeren, Herr von Kühlmann, ein bayerischer Katholik und Konservativer. Einer der gewiegtesten Diplomaten der Zeit, nicht ohne persönlichen Charme. Ein Mann von Mut und Charakter, der die erste Konferenzphase nach einmütigem Urteil beherrscht. Er stand in seiner Regierung allein, insofern als er begriff, dass ein Diktatfriede gegen Russland für Deutschland eine Niederlage bedeuten würde. Die Völker würden erkennen, was ihnen im Falle eines deutschen Sieges drohe, und sie würden ihren Widerstand versteifen. Als Vertreter der obersten Heeresleitung, aber in ständiger Spannung zu ihr, war General Max Hoffmann, der Stabschef des deutschen Oberbefehlshabers Ost, des Prinzen Leopold von Bayern in Brest-Litowsk. Ein Zeitgenosse charakterisierte ihn. Er verband mit Sachkenntnis und Energie eine große Geschicklichkeit und Ruhe, aber auch viel preußische Brutalität. Aus Wien war der Außenminister gekommen, Graf Ottokar Tschernin, ein feinsinnig gebildeter Mann und Vertrauter seines friedensbegierigen Kaisers, der sich noch eindringlicher als Kühlmann der bedrohlichen Lage der Mittelmächte bewusst und tatsächlich zu einem Frieden ohne Annexionen bereit war. Er ging so weit, den Deutschen mit einem Alleingang zu drohen. In seinen freien Stunden las Tschernin Memoiren aus der Zeit der Französischen Revolution. Wie er selbst sagt: Eine sehr zeitgemäße Lektüre in Anbetracht dessen, was in Russland ist und in ganz Europa kommen dürfte. Bolschewiki hat es damals noch nicht gegeben. Aber Männer, die unter dem Schlagwort der Freiheit die Welt tyrannisieren, waren damals in Paris so gut wie heute in Petersburg. Charlotte Corday hat gesagt: Nicht einen Menschen, sondern eine wilde Bestie habe ich getötet. Verschwinden werden diese Bolschewiken wieder. Und wer weiß, ob sich nicht eine Kordei für Trotzki finden wird. Seltsame Prophezeiung, wenn man an sein Ende in Mexiko denkt, wenn es auch keine neue Kordei, sondern ein sowjetischer Geheimagent war, der ihn mordete. Das waren also die wichtigsten Delegierten der Mittelmächte. Es müssten noch die Bulgaren und Türken genannt werden, die aber nicht recht zum Zuge kamen. Ihnen gegenüber standen die Russen. Tschernin berichtet. Am gemeinsamen Essen im Casino nahmen über 100 Persönlichkeiten teil. Das Bild, welches das Diner Tag für Tag bietet, ist wohl eins der merkwürdigsten, das man sehen kann. Prinz Leopold von Bayern präsidiert. Neben dem Prinzen saß der Führer der russischen Delegation, ein erst vor kurzem aus Sibirien entlassener jüdischer Bolschewist namens Joffe. An ihn schlossen sich die Generale an. Abgesehen von Joffe ist die markanteste Persönlichkeit der Delegation Trotzkis Schwager Kamenjew, welcher ebenfalls durch die Revolution aus dem Gefängnis entlassen nun eine hervorragende Rolle spielt. Der dritte Delegierte ist die Madame Bisenko, die vor 12 Jahren einen russischen Gouverneur ermordet hat und dafür nach Sibirien kam. Über diese Frau schreibt Kühlmann. Diese, etwa wie eine ältere Haushälterin anzusehende Dame, offenbar eine ziemlich geistlose Fanatikerin, erzählte dem Prinzen aufs Ausführlichste, wie sie den Anschlag ausgeführt. Sie zeigte, eine Menükarte in der linken Hand haltend, wie sie dem Gouverneur, er war ein böser Mann, fügte sie erläuternd hinzu, eine umfangreiche Bittschrift überreichte und ihn gleichzeitig mit einem in der rechten Hand gehaltenen Revolver in den Bauch schoss. Prinz Leopold in seiner gewohnten freundlichen Höflichkeit hörte mit gespannter Aufmerksamkeit zu, so als interessiere ihn der Bericht der Mörderin aufs Lebhafteste. Die Diners fanden im Offizierscasino statt. Das Mittagessen nahm man im Straßenanzug ein. Abends hingegen war für die Zivilisten Smoking vorgeschrieben. So ging es also in Brest-Litowsk zu, im vierten Kriegswinter 1917-18. Im Gespräch mit Joffe suchte Tschernin einmal, die Utopie der kommunistischen Revolution zu widerlegen. Herr Joffe blickte mich erstaunt mit seinen sanften Augen an, schwieg eine Weile und sagte dann in einem mir für immer unvergesslichen, freundlichen, fast möchte ich sagen bittenden Ton, »Ich hoffe doch, dass es uns gelingen wird, auch bei Ihnen die Revolution zu entfesseln.« Man lebt trotz allem noch unter vergleichsweise zivilisierten Bedingungen. Isst, trinkt, spielt Karten, geht auf die Jagd und unterhält sich lachend mit dem Delegierten der gegnerischen Partei. Auf der Pariser Friedenskonferenz wird das unmöglich sein. Die Besiegten, die Deutschen, sind bei den Beratungen gar nicht zugegen. In der zweiten Konferenzphase von Brest ändert sich allerdings die Stimmung. Die russischen Delegierten, die nun unter der Leitung ihres Außenministers Trotzki stehen, müssen sich jetzt auch im Alltag revolutionär und grundsatztreu verhalten. General Hoffmann erinnert sich. Seit Trotzki hier erschienen ist es mit dem ungezwungenen gesellschaftlichen Verkehr außerhalb des Konferenzraumes vorbei. Trotzki ersuchte darum, dass den Delegierten die Mahlzeiten in ihrem Quartier serviert werden. Und er hat ganz allgemein jeden privaten Kontakt und jede gesellschaftliche Unterhaltung verboten. Umso leidenschaftlicher wurde im Konferenzsaal disputiert. Noch seltsamer als die Gespräche von Prinzen in Uniform und Ministern im Smoking mit den Gefängnisinsassen von gestern, nahmen sich die, den Protokollen nach zu urteilen, höchst akademisch klingenden Debatten aus. So zum Beispiel, wenn einmal Kühlmann die Frage stellt, »Wann tritt, nach Meinung des Vorsitzenden der russischen Delegation, eine Nation eigentlich ins Dasein?« worauf sich Trotzki in langen philosophischen Meditationen über die Geburt der Nation ergeht. Isaac Deutscher, der Trotzki-Biograf, schreibt, zuweilen seien sich die Diplomaten wie in einer Komödie von Bernard Shaw vorgekommen. Etwa bei Erörterung der Präambel zum Vertragstext, die die altehrwürdige und keinem anstößig erscheinende Formel enthielt, dass die Vertragspartner in Frieden und Freundschaft zu leben wünschten. Als diese Stelle vorgelesen wird, springt Trotzki auf. Ich möchte mir die Freiheit nehmen, vorzuschlagen, dass dieser Satz gestrichen wird. Solche Erklärungen werden von einem diplomatischen Dokument in das andere übernommen und haben noch nie die wirklichen Beziehungen zwischen Staaten zum Ausdruck gebracht. Die Diplomaten schütteln die Köpfe und verbergen ihr Lächeln. Worum geht es eigentlich diesem sonderbaren Menschen? Untereinander sind die Verbündeten offener. Ein deutscher Delegierter meint einmal zu einem österreichischen Kollegen, »Die Russen werden verspeist, so oder so. Sie haben nur zu wählen, mit welcher Soße.« Worauf der Österreicher trocken hinzufügt, »Ganz wie wir.« Solche Begebenheiten und Bonmots am Rande des Konferenzablaufs lassen sich in beliebiger Menge mitteilen. Man kann sie als Äußerlichkeiten beiseite schieben, aber es sind bezeichnende Äußerlichkeiten, in denen sich oft bis ins Groteske verzerrt der Zusammenprall der feindlichen Welten widerspiegelt. Nein, viel schlimmer, der zwei Welten, die einander gar nicht verstehen, die im Grunde gar nicht miteinander verkehren können. Feinde gehören, so erbittert sie sich auch bekämpfen, ins gleiche Lager. Sie erkennen einander als ebenbürtig an. Sie haben sich stillschweigend auf Spielregeln geeinigt. Sie wissen, wie man Krieg führt und wie man Frieden schließt. Zwischen den Delegierten der Sowjets und denen der konservativen Monarchien gab es aber keine Gemeinsamkeit. Sie standen einander völlig hilflos gegenüber, denn sie vermochten, mangels gleichbedeutender Begriffe, eigentlich nicht einmal miteinander zu sprechen. Das Wort Frieden beispielsweise bedeutete für die Deutschen oder Österreicher einen klar definierten politischen Sachverhalt. Die Waffen schweigen, die diplomatischen Beziehungen werden wieder aufgenommen, die Regierungen stehen in Verkehr untereinander und enthalten sich jeder Einmischung in die inneren Verhältnisse des anderen, zum Beispiel der Unterstützung revolutionärer Aktionen gegen die Regierung. Für die Kommunisten hingegen bedeutet Friede genau umgekehrt: Fortführung oder Entzündung sozialer Revolutionen, Einmischung in die inneren Verhältnisse, Kampf gegen die fremde Regierung. Begreiflich, dass Graf Tschernin die Rede des sanften Herrn Joffe: »Ich hoffe doch, dass es uns gelingen wird, auch bei Ihnen die Revolution zu entfesseln.« Begreiflich, dass Tschernin diese Rede nur als Seltsamkeit notieren kann. Verständlich ist sie ihm nicht. Die Unterschiede und Widersprüche betreffen alle wichtigen Begriffe. Die Kommunisten sagen Minister und übersetzen das Wort für sich mit imperialistische Banditen. Ihre Gegenspieler sagen Volkskommissar und verstehen darunter revolutionäre Mordgesellen. So entgegengesetzt sind auch die Auffassungen in den Verhandlungen. Über die Prinzipien ist Einigkeit erzielt worden. Keine Annexionen, Selbstbestimmungsrecht der Völker. Was aber bedeuten diese Begriffe? Selbstbestimmung ist eine revolutionäre, gegen den Besitzstand und die bestehende Ordnung gerichtete Parole. Den Sowjets war an diesem Prinzip gelegen, und sie waren grundsatztreu genug, es auch gegen sich anzuerkennen. Als die Ukrainer mit einer eigenen Delegation auftraten, erhoben sie keinen Widerspruch. Und selbst als ukrainische Delegierte die Sowjets heftig anklagten, ließ sie Trotzki gewähren. Tschernin notierte: »Trotzki war so verstört, dass es eine Qual war. Von seiner Stirn rann der Schweiß in schweren Tropfen. Offenbar ging ihm die Schmach, von seinen Landsleuten in Anwesenheit des Feindes beschimpft zu werden, sehr nah.« Trotzki bestritt später diese Behauptung und es besteht Grund, ihm zu glauben. Denn patriotische Gefühle, wie sie ihm Tschernin unterstellt, hatte er wohl sicher nicht. Überdies war er und waren die Russen überzeugt, dass territoriale Fragen, wie sie zum Beispiel durch die Selbstbestimmung und Selbstständigkeit der Ukraine aufgeworfen wurden, von untergeordneter Bedeutung seien. Denn die Weltrevolution, an deren bevorstehenden Ausbruch und an deren Sieg sie fest glaubten, würde ohnehin alle Grenzen aufheben. Für die Mittelmächte hingegen war Selbstbestimmung nur eine Formel, aufgrund deren die Verhandlungen aufgenommen werden konnten. Was man daraus machen wollte, darüber berichtet Kühlmann ohne Umschweife. »Mein Plan war, Trotzki in eine rein akademische Diskussion über das Selbstbestimmungsrecht zu verstricken und was wir an territorialen Zugeständnissen durchaus brauchten, uns durch das Selbstbestimmungsrecht hereinzuholen.« Um welche territorialen Zugeständnisse ging es nun? Auf welche Gebiete sollte Russland verzichten? Welche sollten verselbstständigt, besetzt, angegliedert werden? Es handelte sich um den riesigen Streifen entlang der ganzen Ostfront. Er gliederte sich in drei große Gebiete. Erstens das Baltikum, also die bisher russischen Provinzen Estland, Livland, Kurland, Litauen. Gebiete, die von einer schmalen deutschen Oberschicht, baltischen Baronen und einer breiten, eingesessenen, nicht deutschen, aber auch nicht russischen Bevölkerung bewohnt wurde. Wie sollte hier die Selbstbestimmung praktiziert werden? Ein Zeitgenosse erläutert das Dilemma. Die Russen wollen natürlich nicht, dass die Abstimmung stattfindet, solange deutsche Bajonette im Lande sind. Die Deutschen sagen wieder, dass der beispiellose bolschewistische Terrorismus ein jedes Wahlresultat fälschen wird. Das zweite umstrittene Gebiet war Polen im Mittelabschnitt der Front. 1916 war Polen, das über 100 Jahre keine selbstständige Existenz geführt hatte, durch eine deutsch-österreichische Kaiserproklamation neu begründet worden, wiewohl es weiterhin von den Truppen der Mittelmächte besetzt war. Die OHL hoffte, durch diesen Akt die herkömmlicherweise antirussisch eingestellte Bevölkerung des Landes auf die Seite der Deutschen zu ziehen. Das Vorhaben misslang auf der ganzen Linie. In Brest-Litowsk aber fragte es sich, wie die Grenzen gezogen werden sollten. Der deutsche Generalstab verlangte einen breiten Schutzstreifen mit 2 Millionen Polen für Deutschland. Die Österreicher und umso mehr die Russen beharrten auf dem Prinzip keine Annexionen. Die wichtigste Frage aber betraf die Kornkammer im Süden, die Ukraine. Die Sowjets anerkannten zwar eine unabhängige ukrainische Regierung, die Rada, deren Vertreter nach Brest-Litowsk eingeladen worden waren, aber die bolschewistische Revolution breitete sich aus. Charkow war bereits unter sowjetischer Verwaltung. Mitten in den Verhandlungen erhält nun Trotzki ein Telegramm. Rada gestürzt, die ganze Ukraine unter bolschewistischer Kontrolle. Die ukrainische Frage schien sich also von selbst zu lösen. Aber die Mittelmächte hatten gut vorbereitet. Bevor sie diese Nachricht offiziell entgegennahmen, schufen sie vollendete Tatsachen und unterzeichneten mit der ukrainischen Delegation einen Separatfrieden. Trotzki protestierte in unsäglicher Erbitterung. Die Rada hat kapituliert. Nichtsdestoweniger verhandeln die Mittelmächte mit einer nicht existenten Regierung weiter. General Hoffmann kommentiert: Nach den mir vorliegenden Berichten besteht leider kein Grund, Trotzkis Behauptung als unfundiert anzusehen. Wir schließen Frieden mit einer Regierung, deren Gebiet nicht größer ist als ihre Zimmer in Brest-Litowsk. Auf diese Tatsache aber kam es den Deutschen nicht an, sondern einzig und allein auf einen Rechtstitel, der ihnen erlaubte, sich der Ukraine zu bemächtigen. Nach Abschluss des ukrainischen Friedensvertrags zogen sich die Verhandlungen wieder hin. Gelegentlich fuhren die Militärs, wie Kühlmann und Hoffmann schreiben, nach Abstimmung zwischen ihnen, mit hartem Faustschlag dazwischen. Bei den Debatten um das Selbstbestimmungsrecht und die Räumung von besetzten Gebieten wetterte General Hoffmann einmal los: Die russische Delegation hat so gesprochen, als ob sie siegreich auf dem Boden unseres Landes stehe. Ich möchte ihre Mitglieder daran erinnern, dass die Tatsachen für das Gegenteil sprechen. Gebiete zu räumen, darüber auch nur zu diskutieren, lehnte aber der General entschieden ab. Nicht ohne gelegentlich darauf zu verweisen, dass Trotzki selbst die leeren russischen Schützengräben gesehen habe. Es blieb also dabei. Verspeist werden die Russen. Sie haben nur die Wahl der Soße. Der Grundsatz keine Annexionen änderte daran nichts. Als sich die Russen darüber klar wurden, richtete einer ihrer Delegierten fast weinend die Frage an die Deutschen: Wie können Sie von Verständigungsfrieden sprechen, wenn Sie 18 Gouvernements von Russland losreißen wollen? Die Deutschen antworteten nicht. Sie wunderten sich nur über die Naivität ihrer Partner, die offenbar wirklich angenommen hatten, die Deutschen würden mitten im Krieg ihre Truppen aus den besetzten Gebieten zurückziehen. Trotz ihrer militärischen Überlegenheit hatten es aber auch die Deutschen in Brest-Litowsk nicht leicht. Ihnen wurden von den eigenen Leuten Schwierigkeiten gemacht, vor allem von der obersten Heeresleitung. In Tschernins Tagebüchern lesen wir: Zunehmende Verschlechterung der Lage. Wütende Telegramme von Hindenburg über Verzicht. Ludendorff telefoniert alle Stunden. Neue Wutanfälle. Hoffmann sehr gereizt. Kühlmann kühl wie immer. Die Verstimmung zwischen Auswärtigem Amt und Diplomaten und Militärs ging bis ins Gemeine. Der deutsche Außenminister berichtet: Nachdem kurz vor meinem Eintreffen in Berlin an verschiedene Persönlichkeiten, vor allem Journalisten, eiserne Kreuze erster Klasse verteilt worden waren, hätte es den Anschauungen des Reichskanzlers entsprochen, wenn auch mir für die bisherige Arbeit in Brest-Litowsk diese militärische Auszeichnung zuteil geworden wäre. Daran war offenbar bei der Stimmung der Halbgötter, wie Hindenburg und Ludendorff genannt wurden, nicht zu denken. Und so verlieh mir der Kaiser als Zeichen der Anerkennung den preußischen Roten Adlerorden. Die sachlichen Gegensätze zwischen Militär und Diplomatie waren einfach und kompakt. Die OHL verlangte möglichst große Territorialgewinne. Das Auswärtige Amt dachte an den Frieden von morgen, an die Meinung der betroffenen Völker, an die Forderungen der Verbündeten und so weiter. In Kühlmanns Worten hört man buchstäblich die Verzweiflung klingen. Im Kreise der obersten Heeresleitung wurde die Tatsache, dass wir einen Koalitionskrieg führen und deshalb auf die Gefühle unseres Hauptverbündeten Österreich-Ungarn bei jedem Schritt aufs sorgfältigste Rücksicht nehmen mussten, vollkommen verkannt. Die Militärs wollten von solcher Besonnenheit tatsächlich nichts wissen. Hindenburg, ein begrenzter Geist, sagte in brutaler Offenheit: Ich will für den nächsten Krieg gegen Russland den Raum für die Bewegungen des linken Flügels sichern. Das zweite Wort der Generale lautete darum: marschieren. Petersburg erobern, die Bolschewisten vertreiben. So dachten übrigens nicht nur die Deutschen. Ein Jahr später, auf der Pariser Friedenskonferenz, empfahl der Marschall Foch den alliierten Regierungen dasselbe. Er wollte ein glücklicherer Napoleon durch Europa ziehen, Russland besetzen, den revolutionären Brand austreten und die europäische Ostflanke endgültig befrieden. Doch bleiben wir in Brest-Litowsk. Die deutschen Militärs wurden von den Siegfriedlern im ganzen Land unterstützt, die sich gegen jeden Verständigungsfrieden wandten und im Alldeutschen Verband und in der kurz zuvor gegründeten Vaterlandspartei des ehemaligen Großadmirals von Tirpitz schlagkräftige Propagandainstrumente besaßen. Weiterhin wurden sie unterstützt von den Industriellen, die starken Druck auf das Auswärtige Amt ausübten. Es sollte bei Abschluss des Friedensvertrages nicht nur die russischen Rohstoffquellen für Deutschland sichern, sondern gleichzeitig auch die angloamerikanische Konkurrenz für immer ausschalten. Mit einem Wort, die innerdeutschen Gegensätze und Spannungen waren bedenklich. Vizekanzler Peyer sagte einem Freund nach einer Sitzung mit der OHL: Ich habe geglaubt, durch meine langjährige parlamentarische Stellung einen Einblick in die maßgebenden Staatsdinge erhalten zu haben. Aber die heutige Sitzung hat mir die Augen für vieles geöffnet, wovon ich bisher keine Ahnung gehabt habe. Vor allem hat sie mir gezeigt, welche großen Gegensätze und tiefen Abgründe im heutigen Staatsleben bestehen. Es hat mich dabei geradezu geschaudert. Auf dieser Sitzung in Berlin war es zu heftigen Auseinandersetzungen über den polnischen Schutzstreifen gekommen. Die Diplomaten gaben zu bedenken: Jeder Pole auf deutschem Gebiet ist ein potenzieller deutschen Feind. Die OHL aber führte strategische Interessen ins Feld, denen unbedingt der Vorrang gebühre. Der Streit kam vor den Kaiser, der den General Hoffmann als Ostexperten zu Rate zog. Dieser erklärte, er könne sich mit einem erheblich schmaleren Streifen zufrieden geben als ursprünglich gefordert. Darauf der Kaiser, erfreut: Ich werde den Herren der OHL heute Abend diese Grenzlinie mitteilen und zugleich meinen Entschluss als oberster Kriegsherr es dabei zu belassen. Der Staatssekretär des Äußeren beschwor, den Monarchen Hoffmanns Namen in diesem Zusammenhang nicht zu erwähnen, da dies dessen Stand bei Ludendorff sehr erschweren würde. Wilhelm entgegnete: Das ist wieder eine von Ihren echt diplomatischen Ideen. Unter euch Diplomaten ist natürlich jeder auf den anderen eifersüchtig, gönnt keiner dem anderen einen Erfolg. Da kennen Sie meine Armee schlecht. Bei den Soldaten gibt es sowas nicht. Der Feldmarschall hat sich bisher, wenn ich etwas als oberster Kriegsherr befahl, immer gestreckt. Der Generalfeldmarschall aber streckte sich keineswegs, sondern machte eine Opposition, die schon stark an der Grenze dessen stand, was ein monarchisch gesinnter Heerführer sich seinem obersten Kriegsherrn gegenüber herausnehmen durfte. Ludendorff überschritt nach dem Eindruck aller Anwesenden diese Linie ganz erheblich. Es kam zu Weiterungen. Die Halbgötter erklärten, sie fühlten sich nicht mehr vom Vertrauen des Monarchen getragen, in ihre Ehre gekränkt und boten kurz vor der erwarteten militärischen Entscheidung ihren Rücktritt an. Der Kaiser musste sie mit gnädigen Versicherungen seiner ungeminderten Achtung und Freundschaft beschwichtigen. Um Ludendorffs Bedenken gegen die Arbeit der Diplomaten zu zerstreuen, bat ihn der Kaiser, sich selbst nach Brest-Litowsk zu begeben. Der General lehnte frostig ab. Er könne dort höchstens etwas verderben. Tschernin notiert bis sich dazu: Lieber Gott, gib dem Manne öfters solche klaren Augenblicke. Das waren also die internen Schwierigkeiten, denen sich die deutschen Delegierten von Brest-Litowsk ausgesetzt sahen. Ihren sowjetischen Kollegen erging es unterdessen zu Hause nicht besser. Auch sie kamen ins Kreuzfeuer der Kritik, nicht ihrer Generale, aber ihrer Parteigremien. Ebenso wie in Deutschland standen auch in Russland zwei Richtungen einander gegenüber, deren Vertreter sich bis aufs Messer bekämpften. Und zwar die Anhänger eines Friedens um jeden Preis und diejenigen, die notfalls wieder kämpfen wollten. Im Vertrauen auf die Revolution, die unterdessen auch in Berlin und Wien ausbrechen würde. Die Delegierten von Brest-Litowsk operierten anfangs eher auf der harten, grundsatztreuen Linie und voller Optimismus. Die Präliminargespräche hatten sie in eine triumphierende Stimmung versetzt. Trotzki erklärte in Arbeiterversammlungen: Wir haben die deutschen Generale gezwungen, die von der russischen Revolution gestellten Bedingungen zu akzeptieren. Wir haben sie in die Enge getrieben. Es gibt kein Entrinnen mehr für sie. Der Abschluss eines allgemeinen demokratischen Friedens ist nun gesichert. Wenn die Deutschen aber Schwierigkeiten machen sollten, wenn sie wieder erwarten, das Prinzip der Selbstbestimmung nicht anerkennen sollten, entgegen dem Wort, das sie verpfändet hätten, So würden sie die Bolschewisten in einen Revolutionskrieg verwickeln. Einen Partisanen- und Guerillakampf hinter ihrer Front aber würden Ludendorff und Hindenburg, die die Verhältnisse im Osten kannten, unter keinen Umständen riskieren. Lenin, der Anführer der Frieden-um-jeden-Preis-Partei, war anderer Meinung. Es ist sinnlos, die Verhandlungen hinzuziehen und auf Ereignisse hinter der deutschen Front zu warten. Wenn es uns nicht gelingt, jetzt den Frieden zu schaffen, werden wir gestürzt. Und dann wird alles nur noch schwieriger. In den ersten Auseinandersetzungen unterlag Lenin. Ein Augenzeuge, Raphael Abramowitsch, erklärt, wie das kam. Lenin hatte den Mund zu voll genommen mit seinem Versprechen, nur eine bolschewistische Regierung wäre imstande, einen allgemeinen demokratischen Frieden anstelle einer Separatkapitulation vor den Deutschen zu erreichen. Im Petrograder Stadtsowjet erhielten darum die Gegner Lenins, die für einen revolutionären Krieg waren, 32 Stimmen, Lenin nur 15. Im Sinne der Mehrheit argumentierte Bucharin. Die Annahme des Diktats der deutschen Generale heißt dem deutschen und österreichischen Proletariat in den Rücken fallen. In Wien ist nicht umsonst eben ein Generalstreik ausgebrochen. Wenn man das nicht berücksichtigt, betrachtet man die Auseinandersetzung von einem engstirnigen russischen und nicht von einem internationalen Standpunkt. Die Friedenspartei widersprach, denn sie glaubte nicht an einen unmittelbaren Ausbruch einer Revolution im Westen. Lenin formulierte: Der Westen geht nur mit der Revolution schwanger. Die russische Revolution hingegen ist bereits ein gesundes und lautschreiendes Kind, dessen Leben geschützt werden muss. Die internationale Sache fördern könne man also nur, wenn man sich ganz der russischen zuwende. Der Sowjetrevolution gebühre der Vorrang. Sie aber brauche jetzt eine Atempause, sonst werde sie hinweggefegt. Die Deutschen würden dann ihren Gegnern nur umso härtere Bedingungen auferlegen. Sokolnikow unterstützte diesen Standpunkt durch eine geschichtsphilosophische Betrachtung. Die Geschichte beweist klar, dass das Salz der Erde langsam nach Osten wandert. Im 18. Jahrhundert war Frankreich das Salz der Erde und im 19. Deutschland. Jetzt ist es Russland. Es gelte also in erster Linie, die russische Revolution zu hegen und zu beschützen, zum Nutzen der ganzen Welt. Das war die Auffassung der Friedenspartei. Doch konnten sich Lenin und seine Anhänger weder vor noch während der Friedenskonferenz mit ihrer Ansicht durchsetzen. So fuhr also Trotzki mit unklaren Direktiven in die zweite Konferenzphase nach Brest-Litowsk. Seine große Stunde schlug, als er in einer packenden Rede voll revolutionär-idealistischem Pathos mit einem neuen, unerhörten Vorschlag herauskam. Er erinnerte an die Friedenssehnsucht der Völker und klagte die Imperialisten wegen ihrer Beutegier an. Wenn Großbritannien sich afrikanische Kolonien, Bagdad und Jerusalem nimmt, dann führt es keinen Verteidigungskrieg. Wenn Deutschland Serbien, Belgien, Polen, Litauen und Rumänien besetzt und sich die Monsuninseln nimmt, dann ist das ebenfalls kein Verteidigungskrieg. Es ist ein Kampf um die Aufteilung der Welt. Das ist jetzt klar geworden. Klarer als je zuvor. Nach diesen Angriffen erklärte dann Trotzki: In der Erwartung der nicht mehr fernen Stunde, in der die arbeitenden Klassen aller Länder die Macht ergreifen werden, ziehen wir unsere Armee und unser Volk aus dem Krieg zurück. Wir ziehen uns aus dem Krieg zurück. Wir verkünden das allen Völkern und Regierungen. Wir geben den Befehl zur vollen Demobilisierung unserer Armee heraus. Gleichzeitig erklären wir, dass die uns von den Regierungen von Deutschland und Österreich-Ungarn vorgeschlagenen Bedingungen in fundamentalem Widerspruch zu dem Interesse aller Völker stehen, einschließlich des österreichisch-ungarischen und des deutschen Volkes. Die Volksmassen der ganzen Welt lehnen sie ab. Wir weigern uns, diese Bedingungen zu unterschreiben, die der deutsche und österreichisch-ungarische Imperialismus mit dem Schwert auf den lebenden Körper der Völker schreibt. Wir können nicht die Unterschrift der russischen Revolution unter einen Friedensvertrag setzen, der Millionen menschlicher Wesen Unterdrückung, Leid und Unglück bringt. Soweit Trotzki. Wheeler Bennett, der Historiker des vergessenen Friedens von Brest-Litowsk, beschreibt den Eindruck dieser Erklärung. Als das Echo der mächtigen Stimme Trotzkis verhallte, sprach niemand. Die ganze Konferenz war sprachlos und betäubt angesichts der Kühnheit dieser Theatralik. Das erstaunte Schweigen wurde erst durch einen Ausruf General Hoffmanns gebrochen, der wütend »unerhört« hervorstieß. Unerhört war Trotzkis Vorschlag tatsächlich. So etwas hatten die routinierten Diplomaten, die in Brest-Litowsk versammelt waren, noch nie erlebt. Davon hatten sie auch nicht gehört, dass nämlich eine kriegführende Macht in der Friedenskonferenz erklärt, sie wünsche weder Krieg zu führen noch Frieden zu schließen. Auf uns, die wir seit fast 20 Jahren genau in diesem Zustand leben, weder Krieg noch Frieden, wirken Trotzkis Worte nicht als so unglaublich. Für die Zeitgenossen von 1917 waren sie eine Herausforderung, eine Frechheit, eine Unmöglichkeit. Kühlmanns Reaktion ist bezeichnend. Er gesteht, dass er überrascht gewesen und dass es ihm schwer gefallen sei, eine angemessene Antwort zu finden. Ich beschloss daher, die materielle Stellungnahme der Verbündeten offen zu lassen und nur zu unterstreichen, dass der durch die trotzkische Mitteilung entstandene Zustand völkerrechtlich nicht existiere. Dabei blieb es aber nicht. Nachdem der Theatereffekt vorbei war, teilten die Deutschen kühl mit, dass sie den Waffenstillstand auslaufen lassen und, da Russland keinen Frieden schließen wolle, den Krieg fortsetzen würden. Weder Krieg noch Frieden gäbe es nicht. Wenn nicht Frieden, dann eben Krieg. Die Friedenskonferenz vertagte sich. Die deutsche Heeresleitung frohlockte. Endlich ging es weiter. Was Lenin befürchtet und Trotzki nicht geglaubt hatte, wurde nun schmerzliche Wirklichkeit. Noch während die russischen Delegierten sich auf den Weg nach Petersburg machten, um die neue Lage zu besprechen, erteilte General Hoffmann den deutschen Truppen den Marschbefehl. Sie fanden keinen Widerstand. Hoffmann notierte: Das ist der lächerlichste Krieg, den ich je erlebt habe. Er wird fast ausschließlich in Zügen und Automobilen geführt. Man setzt eine Handvoll Infanteristen mit Maschinengewehren und einer Kanone in den Zug und man stürzt auf die nächste Bahnstation los. Man nimmt die Station ein, verhaftet die Bolschewiki, setzt noch eine Kompanie Soldaten in den Zug und fährt weiter. So wird in wenigen Tagen ein riesiger Gebietsstreifen fast kampflos besetzt, vom Baltikum bis zur Krim. Es ist Februar 1918. In Petersburg beraten die Sowjets Tag und Nacht. Lenin, der richtig gesehen hatte, zwingt jetzt seine Genossen, die als Friedensvertrag getarnte völlige Kapitulation anzunehmen. Er gibt zu, dass er einen schmachvollen Frieden befürworte, der auch den Verrat an Polen und anderen Völkern einschließe, aber Not kennt kein Gebot. Wenige Tage nach Trotzkis Rückkehr erklärt sich die Sowjetregierung bereit, den deutschen Friedensvorschlag anzunehmen. Die Deutschen, die im Vormarsch begriffen sind, stellen angesichts der veränderten Situation härtere Bedingungen. Auch sie werden angenommen. Deutschland erhält, was es verlangt, ungeachtet aller schönen Prinzipien. Keine Annexionen, ja. Aber das Baltikum, Polen und die Ukraine werden abgetrennt, verselbstständigt. Die kaukasischen Ölgebiete der Türkei zugeschlagen. Selbstbestimmung, ja. Doch das bedeutet, die betreffenden Provinzen bekennen sich freiwillig zu Deutschland. Keine deutsche Division darf als Folge dieses Friedens nach dem Osten transportiert werden. Ja. Jedoch wird die Klausel hinzugefügt, außer denen, die schon in Marsch gesetzt sind. Und welche das sind, darüber befindet die OHL. Die sowjetischen Bevollmächtigten kehren also nach Brest-Litowsk zurück, ohne Trotzki, und unterzeichnen, allerdings mit einem neuen Theatereffekt. Sie lehnen es ab, das Dokument, unter das sie ihren Namen setzen, auch nur zu lesen. Denn, so sagen sie, das ist kein Vertrag, sondern ein Diktat. Wir unterzeichnen es unter dem Druck der Gewalt und vor den Augen der Arbeiter, Soldaten und Bauern der ganzen Welt, die darüber endgültig ihren Richtspruch fällen werden. Noch einmal appellieren sie also an die Völker, die Massen, das Proletariat. Der Vertrag, so geben sie zu verstehen, ist nur ein Provisorium, ohne Geltung, ohne Bestand. Die Weltrevolution wird all diese Beschlüsse aufheben. Damit endet der Krieg im Osten. Die Deutschen haben die Hände frei für die Frühjahrsoffensive im Westen. General Gröner, der spätere Reichswehrminister, sagt allerdings: Der Krieg geht auch hier weiter, nur in anderer Form. 1 Million Soldaten bleiben im Osten, wenn auch meist ältere Jahrgänge. Etwa 50 Divisionen werden nach Westen geworfen, aber sie reichen nicht aus zum Sieg. Die Ukraine liefert einige 10.000 Waggons Lebensmittel, aber sie vermögen der zunehmenden großen Lebensmittelnot nicht zu steuern. Die Lage wird immer kritischer, an der Front, in der Heimat, bei den Verbündeten. Aber in Deutschland will man das nicht wahrhaben. Als Russland aufhörte, Krieg zu führen, jubelten die Anhänger des Siegfriedens. Ein groteskes Dokument wurde damals in der Allgemeinen Evangelisch-Lutherischen Kirchenzeitung veröffentlicht. Darin hieß es: Friede ohne Annexion und Entschädigung, so war der Beschluss der Menschen. Er war von den Feinden Deutschlands ausgegangen, als das deutsche Schwert ihnen zu schwer wurde. Ungestraft wollten die Wölfe gehaust haben, deutsches Blut vergossen, deutschen Wohlstand verderbt, Wunden geschlagen haben. Aber Gott wollte es anders. Die Heere Deutschlands rückten herüber, nahmen Stadt um Stadt, Land um Land, überall als Befreier begrüßt. Und Russland, das keine Entschädigung geben wollte, musste unermessliche Beute hergeben. Das Dokument spricht für sich und für die Verblendung der Zeit. Heute sind manche Historiker versucht, die Ereignisse umgekehrt zu deuten. Hieß es damals in nationalem Pathos, die Deutschen haben allein Recht, so heißt es heute in nationaler Selbstbezichtigung, die Deutschen haben allein Unrecht. Solche einseitigen Urteile aber werden den Dingen nicht gerecht. Das lehren die Betrachtungen George Cannons, der gewiss nicht im Verdacht steht, aus deutsch-nationaler Sicht zu urteilen. Er schreibt, der Friede von Brest-Litovsk wird gewöhnlich als ein äußerst harter Vertrag angesehen, als ein Musterbeispiel für die erbarmungslose Brutalität der eisernen deutschen Faust. Ich glaube, man muss diese Behauptung etwas einschränken. Im Vergleich zu den Verträgen, die von den westlichen Alliierten auf der Grundlage der bedingungslosen Kapitulation nach den beiden Weltkriegen diktiert wurden, kommt mir der Vertrag von Brest-Litovsk nicht übermäßig hart vor. Nun mag man den Nutzen dieses Vergleichs anzweifeln. Sicher aber treffen die anschließenden Sätze in Cannons Betrachtungen zu. Die Gebiete, welche den Bolschewisten genommen wurden, waren von den Völkern bewohnt, die nicht den Wunsch hatten, unter russischer Herrschaft zu leben, schon gar nicht unter kommunistischer. Die Bolschewisten hatten zu keinem Zeitpunkt Autorität über diese Gebiete besessen. Die Bedingungen des Vertrages beraubten einer Hoffnung, entsprachen aber den gegebenen Tatsachen. Der Vertrag, den die Alliierten am Ende des russischen Bürgerkrieges schlossen, war für Russland, was die polnisch-baltischen Gebiete anbetraf, bedeutend ungünstiger als derjenige, den die Deutschen im Jahre 1918 Russland auferlegten. Soweit kennen. Abgesehen aber von Recht und Unrecht stellt sich die Frage nach der Zweckmäßigkeit und politischen Klugheit der damaligen Entscheidungen. Hier kommen wir aus der Distanz der Zeit zu einem härteren Urteil. Es stellt sich nämlich heraus, die hauptsächlichen politischen Entscheidungen sind in Brest-Litovsk einmal mehr zum Nachteil Deutschlands von den Generalen gefällt und den Politikern aufgezwungen worden. Die der Sowjetunion aufgezwungenen Bedingungen hätten sich am Ende des Krieges vielleicht empfohlen. Solange der Sieg aber noch nicht erfochten war und schwere Kämpfe bevorstanden, lag es im deutschen Interesse, in Osteuropa möglichst viele Freunde zu gewinnen. Dieses Ziel ist, infolge der nach rein militärischen Rücksichten bestimmten Gebietsforderungen, nicht erreicht worden. Die oberste Heeresleitung hat auch dies nicht zum ersten Mal in ihrer eigenen und eigentlichen Aufgabe der militärischen Lagebeurteilung versagt. Sie hat die strategischen Möglichkeiten, die die im Osten frei werdenden Truppen an der Westfront haben würden, weit überschätzt und damit die kommende Niederlage mit vorbereitet. Doch mit diesem Urteil greifen wir schon in die Zeit nach Kriegsende vor.